0176. Ihr Lieben, ich grüße euch sehr herzlich. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1 Live Talk Radio. Wenn ihr mit mir reden wollt, dann ruft mich ganz einfach an. Entweder mit einem normalen Telefon oder auch mit einem Bildtelefon. Die Telefonnummer 0180-5678-111. Und per Fax sind wir zu erreichen unter 0180-5678-110. Erster Anrufer heute Nacht, Olaf, 17 Jahre alt. Hallo. Hallo. Olaf, ja. Was ist dein Thema? Ja, also es geht darum, dass ich, also ich habe einen Freund und wir waren ziemlich oft ein bisschen scheiße, also wir ärgern so die Leute. Ihr ärgert die Leute? Ja, so, wir verarschen die öfter mal ein bisschen. Also wenn es langweilig ist, dann machen wir mal eine Telefonverarsche oder so. Oder ja, was macht ihr denn? So die, wie verarscht ihr die denn? Ja, so klassische Sachen zum Beispiel. Wir bei Leuten angerufen und haben gesagt, ja, ich stehe ja am Flughafen, können Sie mal bitte den und den anrufen? Dann haben wir unsere eigene Nummer angegeben. Aha. Und dann rufen die Leute bei uns zurück. Oder also kleine dumme Bängeleien. Ich hoffe, ja, das ist jetzt hier kein, ich hoffe, das ist hier jetzt keine Verarsche, dass du bei mir anrufst. Also weiter. Ja, gut. Also das war uns dann irgendwann mal nicht mehr genug. Mhm. Und also vor ungefähr 3 Wochen hatte mein Vater Geburtstag. Mhm. Es war eine Riesenfete. Na gut, nicht riesig, also um die 30 Leute ungefähr. Und ja, wir haben uns dann halt was ausgedacht. Wir haben uns Abführmittel besorgt. Mhm. Und haben die den Leuten in die Bohle getan. Oh, scharf. Scharf. Ja. Wie viele Leute waren denn da? Um die 30. Hey. Ja, und es sollte eigentlich auch ganz lustig werden. Das Problem war eigentlich nur, bitte? Das hat nicht gewirkt, oder wie? Ja, es hat zu viel gewirkt. Mhm. Also, am Ende der Fete, die hat dann ungefähr 4 Stunden früher aufgehört, als eigentlich sollte, waren die 3 Toiletten, die da waren, ständig besetzt und sind fast übergelaufen. Sag mal, was war denn das für ein Abführmittel? War das was Flüssiges? Das waren so kleine Auflösetabletten. Und die schmeckte man nicht in der Bohle? Nö, eigentlich nicht. Also es war eine ziemlich süße Bohle, viel Alkohol drin. Wie habt ihr die denn da reingeschmuggelt, diese Tabletten? Ja, also das war ein Buffet, das war aufgebaut. Das war schon, also, ich weiß nicht, ein paar Stunden vorher aufgebaut. Das ist in so einem Partykeller gewesen, in so einer Gastwirtschaft. Und ja, wir haben uns dann halt vorher reingeschlichen, haben auch mit aufgebaut, also da geholfen und so. Und wie viele von diesen bösen kleinen Tabletten habt ihr da reingeworfen? Das geht doch noch. Sechs ist doch, aber es war wahrscheinlich ein sehr starkes, starkes Abführmittel. Ich habe davon keine Ahnung. Ja. Aber, also es hat auf jeden Fall spitzenmäßig gewirkt. Das ist doch ein wunderbarer Streich. Ich habe jetzt meine Freude, wenn du mir das erzählst. Und die saßen alle auf dem Klo, die armen Leute. Ja, nur das Problem ist, meine Eltern hatten nicht so die Freude daran. Das kann ich mir vorstellen. Also ich fand das weniger lustig, weil viele da beschwert haben bei denen. Ja. Und wie ist die ganze Sache ausgegangen? Ja, also ich habe es dann nachher zugegeben, weil der Verdacht ziemlich schnell auf mich gekommen ist. Also die hatten schon den Verdacht, dass da irgendetwas faul war. Ja. Es hätte ja noch sein können, dass das ernst ist, dass die sich da irgendwie eine Salmonellenvergiftung zugezogen haben durch irgendwelche, weiß ich jetzt, Mayonnaisen oder weiß ich. Ja, schon. Also wir hatten da zwar das Buffet, aber also meine Eltern haben sich dann gedacht, so von Partybrötchen alleine kann man nicht so viel Scheiße reinkriegen. Also ich glaube, die Eltern kennen den Olaf ganz gut. Ja, sicher. Ne? Und da fiel der Verdacht schnell auf. Wir haben zum Beispiel einmal im Winter beim Nachbarn gegenüber das Garagentor mit Schnee zugemauert. Ja. Also die kriegen das alles mit. Das sind doch eigentlich so Scherze, die man gerne mit 12 macht und nicht mehr mit 17. Ja, es macht aber mit 17 auch noch Spaß. Ja, das kann ich gut verstehen. Auch ich würde gerne ab und zu in Bohlen Abführmittel werfen. Ja, eine schöne Geschichte. Ich hoffe, du hast keine zu große Strafe bekommen. Ja, oder? Geht eigentlich. Nämlich? Was denn? Welche Strafe hast du bekommen? Ja, also mir ist erstmal 2 Monate Taschengeld gekürzt worden. Ja. Um wie viel? Was denn? Um wie viel? Ja, um die Hälfte. Um die Hälfte. Und ja, ich wollte eigentlich in Herbstferien nach Mallorca fahren. Mhm. Und jetzt haben meine Eltern das, was sie dazugegeben wollten, auch gestrichen. Das heißt, Mallorca ist für dich gestorben? Ist für mich gestorben, ja. Das ist natürlich ein hoher Preis. Ne? Meine ganzen Freunde fahren ja jetzt hin. Ja. Würdest du es trotzdem nochmal machen? Hat es sich gelohnt? Ja, also obwohl es gab witzigere Sachen, aber weil es war ja für die Leute nicht so lustig. Ja. Aber so an sich so, wenn man sich so die Schlangen vor den Toiletten anguckt. Also hast du heute noch deinen Spaß dran, ne? Wenn du dir das vorstellst. Ja, ist schon. Olaf, ich wünsche dir, es ist auch in Deutschland wunderbar, man muss nicht nach Mallorca fahren in den Herbstferien. Ja. die Jungs können dir ein paar Fotos mitbringen und dann hast du ja eine Freude hinterher. Ja, machen sie wohl. Mein Lieber, bye bye. Gut, ja. Tschüss. Ciao, Katze. So, Freunde, jetzt haben wir jemanden per Bildtelefon. Und zwar müsste das der Jochen sein. Hallo? Jochen, 27 Jahre, stimmt das? Ja, das ist richtig. Jochen. Ist da der Jürgen? Hier ist Jürgen, der hörst du mich? Ich hoffe, du siehst mich auch. Ja, ich sehe dich auch, und zwar sehr gut. Du bist in der Live Music Hall in Köln. Ja, das ist richtig. Da ist der Einzelfreundeskreis. Wir müssen ein bisschen vorsichtig miteinander reden, weil die Leitung sich verzögert. Da ist der Einzelfreundeskreis und dort steht ein Domian-Bildtelefon. Richtig. Das ist eine große Diskothek in Köln. Ja, das ist richtig. Vielleicht hörst du die Musik noch im Hintergrund. Hier ist richtig Stimmung. Ja, wir hören das. Ja, ja. Hörst du das? Ja. Ja, das ist gut. Ja, ich finde Schlager total toll und deswegen wollte ich mal mit dir so ein Gespräch führen. Wie stehst du denn zu Schlager? Du wolltest mal mit mir über Schlager sprechen. Also ich sage dir gleich gerne, wie ich zu Schlager stehe. Meine Frage jetzt nur, Live Music Hall ist ja eigentlich eine ziemlich abgefahrene Diskothek. Heißt das, dass heute Abend da irgendein Schlagerkonzert stattgefunden hat? Ja, und zwar ist Rex Richter da, also das Rex Richter Quintett. Und die spielen total die super Hits. Und ja, eigentlich noch besser als die Schlagerstars selber und verkleiden sich auch und so halt aus den 70er Jahren und halt eine super Stimmung und die bringen das auch richtig gut rüber. Also Rex Richter sagt mir jetzt wenig, aber egal. Deine Frage war, wie ich zum Schlager stehe. Ich bin ein großer Freund des deutschen Schlagers. War es früher als Jugendlicher schon, dann gab es eine Zeit, wo ich mich vom Schlager so ein bisschen abgewandt habe. Heute höre ich sehr gerne wieder diese Schlagermusik. Aber du bist auch ein Fan offensichtlich. Was sind denn deine Lieblingsinterpreten? Ja, verschieden. Also Udo Jürgens, aber Bitte mit Sahne zum Beispiel. Ja, kannst du das singen? Dann, ja, das nicht so gut, aber Im Wagen vor mir fährt ein junges Mädchen zum Beispiel von Henry Valentino. Ja. Kennst du das? Natürlich, ja. Soll ich mal singen? Ja, bitte. Darf ich mal singen? Ja, singen bitte. Ja, jetzt sehe ich dich auch besser im Bildschirm. Ja. Weil ich sehe dich jetzt ganz schlecht irgendwie im Bildschirm. Aber wir sehen dich, das ist die Hauptsache. Und jetzt wollen wir dich singen hören. Ja, okay, ich singe jetzt. Einen Moment. Also, noch einen Schluck Wasser vorher. So. Im Wagen vor mir fährt ein junges Mädchen. Ich möchte gern wissen, was sie gerade denkt. Ja. Hört sie denselben Sender oder ist ihr Radio aus? Ja. Fährt sie zum Rendezvous oder nach Haus? Du machst das sehr gut. Wie schön, dass ich heute endlich einmal Zeit hab. Ich muss nicht rasen wie ein wilder Stier. Ich träum so in Gedanken ganz allein und ohne Schranken und wünsch das schöne Mädchen wär bei mir. Natürlich auch, ja, sonst hast du gleich keine Einschaltquoten mehr. Nein, die Menschen sitzen vor dem Fernseher und freuen sich. Du hast das sehr schön gesungen. Ich meine es wirklich ernst, du? Ja. An dir geht ein Schlagersänger verloren, Junge. Ja, ich glaub's auch, aber ich habe noch keinen gefunden, der mich halt produziert, so richtig produziert halt. Also ich würde dann auch auf der Bühne richtig was bringen und Programm machen, aber irgendwie bin ich noch nicht so richtig entdeckt worden. Du bist 27 Jahre alt, wie lange magst du denn schon den deutschen Schlager? Erst durch den Boom jetzt? Nee, kann ich eigentlich nicht so sagen. Meine Eltern, die haben das halt früher sowieso schon gehört und wenn wir im Auto gefahren sind, lief es ja sowieso auf jedem Sender. Und dann kam ja die Techno-Welle, aber ich habe immer das gehört, was gerade im Radio lief. Aber halt Schlager habe ich auch immer gerne gehört. Nicht, dass ich jetzt nur Schlager höre, aber halt überwiegend Schlager. Ja. Wenn du aber nicht alle Schlager, sondern wirklich nur die Hits, ja. Also so halt die auch richtig bekannt geworden sind und die auch die Mehrheit der Leute bevorzugen. Wenn du einen richtig berühmten Schlagerstar, den wir so heute kennen oder die wir kennen, wenn du den oder die treffen könntest, welchen Namen würdest du nennen? Also ich finde von der Musik her und von dem Können her, was er so, sag ich mal so, na, man hat das Gefühl, so wie aus dem Ellenbogen rausschüttelt, wenn man ihn live erlebt, ist Udo Jürgens. Ja. Also er hat unheimlich was drauf. Weil das ist nun wirklich auch ein großer Entertainer, ne? Ja, der kann, also würde ich gar nicht mehr so alleine Schlagerstart zu sagen, weil der singt ja auch englische Lieder. Der ist ja auch ziemlich flexibel und das merkt man auch, dass der das Know-how hat und zack ist er dabei. Und Jochen, wo wir jetzt gerade über Udo Jürgens reden, den ich auch sehr mag und wirklich auch schätze und denke, das ist ein guter Künstler, ein toller Künstler. Du hast so also schön... Nicht du hast nur die Lieder... Nicht nur die Lieder jetzt wie Bitte mit Sahne, sondern er hat ja auch noch sinnvolle Lieder und eine große Kapelle im Hintergrund, wenn er live spielt. Bitte mit Sahne ist ja auch sinnvoll. Oder ein ehrenwertes Haus, so etwas. Du hast gerade so schön gesungen. Hast du nicht irgendeinen Titel von Udo Jürgens auf Lager? Griechischer Wein vielleicht? Ja, ich war noch niemals in New York. Ui, was war das denn? Jetzt piepst es. Jetzt ist er weg. Unsere Leitung ist zusammengebrochen. Das Fernsehen, die Fernsehleitung ist weg. Die Technik. Wir müssen da noch ein bisschen üben. Jetzt ist die Yvonne dran und das wollte ich doch so gerne noch mit ihm zusammen Udo Jürgens singen. Hallo? Mann, Yvonne, 17 Jahre, hi. Hi. Ja, bist du auch eine Schlagerfreundin? Ja, doch, kann man wohl sagen. Aber ich glaube, du hast wegen etwas ganz anderem angerufen. Ja. Nämlich? Und zwar, ich war in einen Jungen verliebt, in den meine beste Freundin auch verliebt war. Und die ist dann auch mit denen zusammengekommen. Und jetzt vor 6 Wochen hat die mit dem Schluss gemacht. Mhm. Und heute war ich bei dem, wir haben zusammen ein Video geguckt und haben beide miteinander geschlafen. Mhm. Wie geht's dir jetzt? Nicht gut. Nicht gut, warum? Also er ist, um es nochmal klarzustellen, er ist mit deiner besten Freundin nicht mehr zusammen jetzt. Nein. Mhm. Aber ich bin halt eben in den Jungen immer noch verliebt und er hat mir gesagt, dass, wir sind durch die Beziehung von den beiden eine richtige Clique geworden. Und dann hat er mir vorher schon gesagt, weil eine andere Freundin von mir auch was von ihm wollte, dass er keine Beziehung mehr aus der Clique wollte und so, und weil das ja dann wohl noch mehr kaputt gehen würde, als es jetzt schon ist. Und jetzt hat er mir eben gesagt, dass er halt deswegen nicht was mit mir anfangen wollte. Das hat er auch gleich gesagt. Also er hat mit dir geschlafen? Aber nein, nicht ganz. Also es gab aber Sex. Er hat vorher aufgehört. Na gut, ja, aber es war sehr intim. Ja. Und hat aber gleichzeitig gesagt, dass er nicht mit dir zusammen sein will? Ja, also erst, also wir lagen dann da so und ich so, was hast du? Und meinte er so, was machen wir hier eigentlich? Und ich so, ja, kann ich ja nicht so genau sagen. Was habt ihr denn da für ein Video geguckt? Das Biest. Das Biest, sehr erotisierend. Nee, daher kam das nicht. Wer hat denn angefangen überhaupt damit? Er bestimmt, oder? Ja. Mhm. Ja, so. Und du Arme, die du immer noch in ihn verliebt bist, konntest dann nicht Nein sagen? Nee. Ich habe es sofort mitgemacht, ich weiß nicht. Und jetzt ist es besonders schlimm, weil es keine Perspektive gibt, ne? Nee, gar nicht. Ich weiß nicht. Ich meine, meine beste Freundin war ja mit ihm zusammen und dann habe ich ja auch immer gesagt, dass ich was vom anderen wollte und so und nicht von ihm und so. Aber weiß nicht. Hast du, nimmst du ihm das denn, du nimmst es ernst, ne, was er gesagt hat, dass er nicht mit dir zusammen sein will? Ja, sicher. Ja, Yvonne, dann bleibt dir wahrscheinlich überhaupt gar nichts anderes übrig, als schön auf Distanz jetzt zu gehen. Ja, und als ich dann gefahren bin, meinte er so, bleiben wir dann wenigstens Freunde, weil wir waren echt total gut befreundet. Also, kannst sagen, mein bester Freund so. Aber ich habe gesagt, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob ich das kann. Ich pack das gar nicht. Könnte ich an deiner Stelle nicht. Nee, ich pack das nicht. Das kannst du irgendwann, wenn Gras über die Sache gewachsen ist. Aber im Moment kannst du das nicht. Ja. Und vor allen Dingen, wenn nochmal so etwas Erotisches passieren sollte, das reißt ja die ganzen Wunden dann nochmal neu auf. Ja. Und hast du jetzt auch ein bisschen Wut auf ihn, dass er das so forciert hat und mit dir gemacht hat, aber dennoch gar nichts von dir will? Ja, nein, deswegen nicht. Ich meine, ich hatte immer gedacht, ja, also weil wir uns sonst auch richtig gut verstanden haben, ja, der will vielleicht was von dir und so. Ja. Und jetzt hat er, der hat den ganzen Traum kaputt gemacht. Ich weiß nicht, irgendwie. Aber weißt du, Yvonne, vielleicht ist es ganz gut, dass der Traum jetzt kaputt gegangen ist. Nun weißt du wirklich, woran du bist. Das ist heute schmerzhaft und es tut dir weh und du bist in schlechter Stimmung, was alle verstehen können. Verdammt weh. Ja, das ist mir klar. Aber du weißt jetzt, wo es lang geht. Und du kannst dir vielleicht jetzt anfangen, dir diesen Typ aus dem Kopf zu schlagen. Das wird dich immer. Das habe ich ja schon die ganze Zeit gemacht. Ja, aber nicht richtig. Du hattest ja irgendwie doch noch so versteckt Hoffnungen, ne? Und die loderten heute nochmal so richtig auf. Ja, klar, aber also meine Freundin hat auch immer erzählt, wie scheiße der ist und so. Und dann habe ich mir das so richtig eingeredet. Ja, ich bin erst kacke, den brauchst du nicht und so. Aber irgendwie war da doch noch was und als wir dann heute zusammen auf dem Sofa saßen, also... Jemand, versuch es mal. Ich meine, das sind jetzt alles schöne Worte von mir. Ich weiß, wie es in dir aussieht oder kann mir das vorstellen. Dass es einfach so als ganz nette Erfahrung in Erinnerung hältst, was ihr miteinander gemacht habt heute. Aber lass die Finger von diesem Jungen. Ich glaube, dass er dir nicht gut tut. Und du darfst dir da auch weiter nichts einreden. Er hat es dir jetzt klar gesagt und mehr kann man ja auch gar nicht erwarten. Ja, er kam dann mit den Worten, ja, morgen auf Frau Fetet wartet schon eine andere auf mich. So. Sagt er auch noch? Ja, das hat er mir mitten ins Gesicht gesagt. Dann hätte ich hätte dem ja am liebsten eine geknallt. Aber sei doch froh, dass er so ein Arsch ist. Du weißt jetzt wirklich genau, wo der Hase da langläuft bei ihm. Du bist jetzt noch ein bisschen traurig und dann wirst du denken, gut, dass ich den nicht bekommen habe. Guck mal, deine Freundin hat ja da auch einiges Negatives erlebt. Ne? Ja. Ich weiß, man kann jetzt so leicht drüber reden, aber ich glaube, das ist die richtige Sichtweise, um da auch rauszukommen. Ja, ich meine, ich hätte ja wohl mit jemand anders drüber geredet, aber wir haben gesagt, dass das unter uns bleibt. Also, wein dem mal nicht so viel Tränen nach. Der hört sich gar nicht so doll an. Aber der ist eigentlich wohl ein ganz geiler Typ. Ja, ein ganz geiler Typ, aber vielleicht auch nicht so vom Charakter so toll. Liebe Yvonne. Ja. Halt die Augen auf nach anderen netten Jungs. Es gibt so viele nette, glaub's mir. Tschüss. Ja, tschüss. So, jetzt machen wir weiter mit Franziska. Und die ist 16 Jahre alt. Ja, hallo Domian. Franziska, was ist los? Was ist dein Thema? Ja, ich rufe an, weil ich vor einem Jahr ungefähr auf einer Party vergewaltigt worden bin. Mit 15 Jahren? Ja. Wie ist das gekommen? Erzähl mal. Ja, also es war so, das war der letzte Schultag vor den Sommerferien und ja, dann hatten wir in so einer Clique so von der Klasse geplant, ja, wir könnten ja so eine ganz kleine Abschiedsparty sozusagen machen und die Sommerferien einläuten sozusagen. Naja, und dann war es so geplant, dass ich und meine beste Freundin dahin kommen sollten und ja, noch ein paar Freunde von uns halt. Und ja, dann bin ich halt abends da hingefahren und meine Freundin, die konnte dann aber kurzfristig nicht kommen. Und so war ich dann das einzige Mädchen da und dann waren noch 5 Jungs da. Und wie sonst niemand? Nee, nur die 5 Jungs und du? Ja. Mhm. Naja, und ich dachte mir halt, also ich habe mir nicht großartig was dabei gedacht, weil ich denen vertraut habe und das halt meine Freunde waren. Und die kanntest du alle? Ja, kannte ich alle. Die waren alle in meiner Klasse zu dem Zeitpunkt noch. Mhm. Und ja, den einen kannte ich seit der ersten Klasse und so und das war überhaupt kein Problem. Naja, und dann... war es auch zuerst ganz witzig, aber irgendwie hat dann der eine Junge, bei dem wir halt zu Hause waren, der hatte dann so selbstgebrannten Schnaps aus dem Keller geholt. Mhm. Und davon habe ich 3 ganz kleine Gläser so getrunken, so, ich weiß nicht, diese 2-CL-Gläser oder so. Mhm. Und dann hatte ich plötzlich das Gefühl, ich konnte mich überhaupt nicht mehr bewegen und habe aber trotzdem noch alles mitgekriegt und konnte klar denken und so. Mhm. Und ja, dann haben die mich an Händen und Füßen gepackt, 3 von denen, und haben mich in den Keller geschleppt und haben mich da vergewaltigt. Und da waren alle daran beteiligt? Ja, also die 3 halt. Und die anderen beiden waren oben geblieben irgendwie. Kannst du dich daran richtig und genau erinnern? Oder warst du durch diesen Alkoholgenuss irgendwie, ja, bei dir schwindelig oder bei dir warst du bewusstlos ein bisschen? Ja, schwindelig war mir schon, aber ich kann mich halt an alles haargenau erinnern noch. Also. Und alle 5 Jungs haben dich vergewaltigt? Nee, 3. 3. 3. Und durch diese 3 Jungs ist es dann richtig zum Geschlechtsverkehr gekommen? Ja. Und du warst gefesselt an Händen und Beinen? Nee, weil, also ich konnte mich ja nicht großartig bewegen. Ich habe halt versucht, mich zu wehren, aber irgendwie, ja, ich konnte mich nicht richtig bewegen. Also ich hatte keine Kraft überhaupt nicht von dem Alkohol halt. Und konnte da nicht großartig um mich schlagen oder so. Und ich habe halt auch versucht, irgendwie wegzukrabbeln und alles, aber die haben, ja, hatte man halt keine Chance. Und irgendwann... Hast du geschrien? Nee, habe ich auch nicht. Ich habe halt immer Nein gesagt und so. Und naja. Und irgendwann hat man dann auch das Gefühl, man hat sowieso keine Chance. Und dann sagt man sich einfach, oh Gott, ja, dann lasse ich das über mich ergehen. Und irgendwie, man denkt halt einfach, ja, oh, ja, sterbe ich halt so irgendwie. Sag mal, haben diese Jungs auch von dem Getränk getrunken, von dem du gerade erzählt hast? Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, die haben vorher halt nur irgendwie jeder 2-3 Flaschen Bier getrunken. Mhm. Und das, also davon merken die überhaupt nicht, die waren nicht betrunken. Mir kam gerade in den Sinn, vielleicht haben die da ja auch irgendetwas reingemischt. das ist so eine, ja, so schnelle Wirkung bei dir auch hatte. Hm. Könnte ja sein. Ja, ich weiß nicht, ja. Ich weiß nicht, schätze mal, ich hätte das mitgekriegt, aber... Ja, das kann ja vorher gemacht worden sein, das hast du dann gar nicht gesehen. Ja, kann sein, ja. Die haben dich natürlich, was für eine Frage, ohne Gummis. Ja, klar, ja. Mhm. Ja, und dann, was war danach dann? Wie ging das weiter? Es war dann beendet und dann? Ja, danach war es dann halt, als die dann irgendwann mal fertig waren, dann sind sie halt einfach hochgegangen, haben mich wenigstens wieder angezogen noch. Und haben mich dann halt einfach da in diesem dunklen Kellerraum da liegen lassen und... Die Jungs haben dich noch angezogen? Ja. Hatten die dich vorher ganz nackt ausgezogen? Ja. Und ja, dann sind die halt wieder hochgegangen und haben mich da unten liegen lassen, weil ich halt so fertig war und ja, halt noch von dem Alkohol müde und überhaupt total erschöpft halt, bin ich dann eingeschlafen und irgendwann morgens um 4 oder so bin ich wieder aufgewacht und dann bin ich halt nach Hause gefahren mit dem Fahrrad. Und wo waren morgens um 4 die Jungs? Die haben alle geschlafen oben. Dann bist du allein mit dem Fahrrad nach Hause gefahren? Ja. Alle Jungs hatten ihren Samenerguss in dir? Ja. Dann bist du morgens um 4 allein nach Hause gefahren. Hast du es deinen Eltern erzählt? Ja, aber erst dieses Jahr. Im Februar erst. Warum erst jetzt dieses Jahr? Ich weiß nicht, weil ich hatte Angst vor deren Reaktion einfach, weil ich nicht wusste, wie die darauf reagieren würden. Mein Gott, Franziska, als du dann da nach Hause gekommen bist, wie hast du dich da gefühlt? Morgens um 4? Ich weiß nicht, in der Nacht, das war irgendwie alles, das war wie so ein Zustand in Trance oder so. Mhm. Ich bin nach Hause gefahren und habe völlig in Trance da meine Klamotten noch in die Waschmaschine gestopft, weil es alles so gestunken hatte. Und dann bin ich ins Bett gegangen und habe geschlafen, am nächsten Morgen erstmal stundenlang geduscht und irgendwie, es war alles vollkommen unbewusst. Mhm. Ich habe einfach alles so von alleine gemacht, ich habe da gar nicht großartig drüber nachgedacht. Mhm. Du hast nicht direkt in der Nacht noch stundenlang geduscht, erst nachdem du geschlafen hast? Erst am Morgens, ja. Mhm. Ich könnte mir vorstellen, dass du dann völlig verstört am Frühstückstisch gesessen hast. Ja, es waren ja dann auch Gott sei Dank Ferien und meine Eltern, die arbeiten halt beide tagsüber und dann war ich halt allein zu Hause und dann habe ich halt erstmal geduscht so lange und mittags musste ich dann sogar noch mit meiner Mutter und meiner Schwester essen gehen. Haben die irgendwas an dir bemerkt oder hast du gut gespielt? Ja, ich hab gut gespielt, denke ich mal. Ich habe zwar am ganzen Körper total gezittert, aber das ist denen nicht aufgefallen. Also das hat dich niemand aus der Familie angesprochen, je nach dem Motto, was ist mit dir los? Hast du die Jungs danach nochmal gesehen? Ja, weil die waren vorher alle in meiner Klasse, wie gesagt. Und zwei davon waren aber in dem Jahr sitzen geblieben. Und dann war halt bis jetzt vor den Sommerferien, war dann einer von denen noch in meiner Klasse. Den hast du jeden Tag quasi gesehen? Ja. Und ja, die anderen beiden habe ich halt auch noch regelmäßig gesehen, weil die halt noch guten Kontakt hatten zu anderen Leuten, die jetzt noch in meiner Klasse sind. Haben die zu dir irgendetwas gesagt? Ja, der eine Junge hat mich mal angesprochen, der da noch in meiner Klasse war und ob wir uns nicht mal unterhalten wollen und so. Und dann haben wir uns getroffen und er hat irgendwie eine vollkommen idiotische Geschichte erzählt, die überhaupt nichts mit der Wahrheit zu tun hatte über diesen Abend und so. Was hat er denn erzählt? Ja, er hat irgendwie erzählt, dass der eine Kumpel, der hat ihn wohl angesprochen, ich lege da ja nun jetzt so günstig und er hätte ja noch nie und er möchte ja gerne mal und ob er nicht mal ein Kondom für ihn hat, so nach dem Motto und... Also unverschämt dummes Geschwätz. Ja, das hätte sich echt spannend. Was empfindest du denn gegenüber diesen Jungs, wenn du die siehst oder als du die immer gesehen hast in den Monaten und in dem Jahr? Ja, eigentlich nur Hass und irgendwie besonders bei dem einen fällt mir es oft, da wird mir also richtig schlecht, wenn ich den sehe. Mhm. Und ja, mir kommen halt regelmäßig dann die Tränen, wenn ich irgendwie... Franziska, sind die in deinem Alter gewesen damals, auch so um die 15? Ja, die waren auch so 15. Um die 15, wann hast du denn überhaupt zum ersten Mal jemandem davon erzählt? Erst jetzt deine Mutter im Februar, deine Eltern? Nee, ich habe gleich ein paar Wochen danach, ich glaube 2-3 Wochen danach, habe ich meiner besten Freundin davon erzählt. Aber nicht die, die halt auf die Party kommen sollte, sondern eine andere beste Freundin. Und... Ja, sie hat sich dann irgendwie um mich gekümmert, aber zu der Zeit wollte ich das eigentlich noch gar nicht so richtig wahrhaben, was das war und so. Und aber du hast es sogar noch ein paar Wochen hinausgezögert, es deiner Freundin zu erzählen, ne? Hast du dich vor der auch geschämt? Ja, irgendwie schon. Und weil es mir eben auch nicht richtig, ja, vielleicht war es mir bewusst, aber dann eher eher so im Unterbewusstsein war mir schon klar, was das nun war und dass das eine Vergewaltigung war. Aber irgendwie dachte ich mir halt, oh Gott, vergesst das lieber ganz schnell wieder. Ja. Und dann dachte ich mir, ja, okay, dann tust du halt so, als wäre nichts gewesen. Du hättest ja auch nur schwanger werden können davon, ne? Ja, da war ich dann aber auch so, klar war Gott sei Dank, sage ich heute, dass ich dann 2 Tage später noch beim Frauenarzt war und mir diese Pille danach geholt hatte. Mhm. Und die hast du so leicht bekommen? Ja, die hat auch nicht irgendwie untersucht, also ne, hat er mir einfach so gegeben, obwohl ich immer nicht gesagt hatte, warum und so. Einfach so, als 15-jähriges Mädchen hast du das bekommen? Ja. Mhm. Du hast das deinen Eltern erzählt, wissen beide davon oder nur deine Mutter? Nee, beide. Beide. Was ist denn jetzt daraufhin geschehen, nachdem du das deinen Eltern erzählt hast? Im Februar, in diesem Jahr, ne, sagst du? Ja, ich hatte denen das halt im Februar erzählt, weil es mir zu dem Zeitpunkt deswegen halt total mies ging und ja, ich eigentlich nur noch zu Hause saß und geheult habe und dann haben sie es halt mitgekriegt, dass da irgendwas nicht stimmte, weil in der Schule halt auch so fiese Sprüche von den Typen gemacht wurden. Und also da kamen dann so Sprüche wie, ja, ich finde, wir könnten mal wieder eine Party machen und Franzi einladen und solche Sachen. Haben deine Eltern denn jetzt was gegen diese Jungs unternommen? Ja, ich war letzte Woche bei der Polizei und habe sie angezeigt. Mhm. Das hat dann doch noch so lange gedauert. Du hast es deinen Eltern im Februar erzählt? Ja, also meine Eltern wollten das gar nicht, dass ich die anzeige, weil die haben das für schwachsinnig gehalten. Warum? Weil es so spät ist. Und als ich denen das halt im Februar erzählt habe, da kam erstmal nur Vorwürfe, dass ich, wie kann man denn so doof sein und auf eine Party gehen, wo nur Jungs sind und so. Wie, deine Eltern haben dir noch Vorwürfe gemacht? Ja, die haben gesagt, das war halt meine Schuld alles. Und das war deine Schuld, sagen deine Eltern zu dir? Ja, inzwischen nicht mehr so, aber finde ich ganz ungerecht. Aber zu dem Zeitpunkt war es halt so. Richtig wütend, wenn ich das jetzt höre. Du hast mir das jetzt so ausführlich beschrieben und ich finde das so schlimm, was da mit dir passiert ist. Und deine Eltern sagen zu dir, dass du schuld bist. Finde ich völlig verantwortungslos, habe ich kein Verständnis für. Stehen sie denn jetzt auf deiner Seite und dir zur Seite? Ja, also ich hatte dann halt ein paar Monate danach, also nachdem ich das denen erzählt hatte, habe ich das erstmal wie ein Tod geschwiegen, weil ich dachte mir dann, oh Gott, wenn die so reagieren, dann ist das Thema für mich gegessen zwischen denen und mir. Und dann hat sich aber halt der Wunsch bei mir entwickelt, dass ich die anzeigen möchte und dazu brauchte ich dann halt schon meine Eltern irgendwie. Ja. Und dann musste ich sie halt notgedrungen nochmal drauf ansprechen und ja, da haben sie eigentlich nicht anders reagiert als beim ersten Mal, aber jetzt in den letzten Wochen ist es halt dadurch, dass wirklich was passiert ist und ich dann zur Polizei gegangen bin, ist es halt schon so, dass die mich auch unterstützen und du sagst, dass wirklich was passiert ist. Was meinst du damit in den letzten Wochen? Ja, dass ich halt was unternommen habe. Also es geht alles im Klartext von dir aus. Ja. Und du musstest deine Eltern quasi noch bedrängen, dass sie mit dir zur Polizei gehen oder dich zumindest unterstützen. Ja, also im Prinzip ja. Unglaublich, unglaublich. Ich finde das ausgesprochen mutig und richtig von dir, dass du mit deinen 16 Jahren und nach so einer Tortur dann alleine das jetzt versuchst durchzuhauen und dann, dass du auch alleine zur Polizei, du bist nicht alleine, aber dass du das so forciert hast, zur Polizei zu gehen. Ich, sehr richtig. Was haben die, wie läuft die ganze Sache jetzt an? Ja, also jetzt die ganze letzte Woche, also von seit Montag wurden schon die ganzen Zeugen verhört, so zum Beispiel meine Freundin, der ich das als erstes erzählt hatte und auch die 2 Jungs, die halt noch auf der Party waren und die Leute wurden halt alle diese Woche befragt und nächste Woche müssen dann halt die 3 Jungs, also die Täter hin und müssen also verhört werden und ab Freitag soll das dann sozusagen schon die Ermittlung von der Polizei aus schon abgeschlossen sein, dass das halt zur Staatsanwaltschaft schon geht. Also es kommt richtig jetzt was ins Rollen. Ja, auf jeden und, Fall. Und hast du jetzt schon so ein bisschen das Gefühl der Genugtuung, dass es richtig ist, dass da was ins Rollen kommt? Nee, ich weiß nicht. Ich habe eher das Gefühl, also ich habe überlegt, ob ich wirklich das Richtige gemacht habe, weil, ja, ich weiß nicht. Es ist halt, es macht halt einiges schwerer, auch in der Schule halt, weil klar, die Jungs erinnern sich wieder dran und sprechen mich eventuell auch nochmal drauf an und so. Und ich weiß nicht, ob ich es nicht lieber hätte lassen sollen und irgendwie doch versuchen hätte sollen, damit klarzukommen. Also Franziska, das ist natürlich ein schwieriges Thema, wo ein Außenstehender gar nicht so reinquatschen darf, wenn eine Frau so das erlebt hat. Trotzdem glaube ich, dass es für dich gut ist, dieses jetzt so durchzufechten. Und ich sage dir nochmal meine Hochachtung, dass du jetzt diese Schritte unternimmst. Und es ist nur zu richtig und gerecht, wenn auch mit diesen Jungs jetzt irgendwas passiert. Und sei es, wir sind ja noch sehr jung, sei es, dass sie in der Schule geächtet werden. Du stehst auf der richtigen Seite. Dich wird niemand schäl und schief angucken danach. Hm. Die Jungs haben ein Verbrechen begangen. Du nicht. Du bist im Recht. Und deshalb finde ich das sehr richtig, dass du das machst. Ich mache mir nur ein bisschen Sorgen, wenn du keinen guten Beistand hast. Jemand, mit dem du reden kannst und der dir so ein bisschen da auch hilft. Die Gerichtsverhandlung, das wird sicher sehr unangenehm werden, dann nochmal alles genau zu beschreiben. Ich würde dir gerne anbieten, dass du jetzt mit meinem Psychologen noch ein paar Worte sprichst. Der wiederum kann dir vielleicht ein paar Adressen vermitteln, wohin du dich wenden kannst, dass du da professionelle Hilfe und Beistand bekommst. Mhm. Sollen wir das so machen? Ja. Also nochmal, meine Hochachtung, dass du das machst. Ich fände es gut, wenn du es weiter durchziehst. Und ich würde mir sehr wünschen, ich weiß nicht, wer strafrechtlich ist in dem Alter mit 15 Jahren, wenn die Bengels klingt zu freundlich, wenn die Jungs bestraft würden, richtig bestraft würden, was im Rahmen der Gesetze möglich ist. Und wenn es nur eine soziale Ächtung ist zum Schluss in der Schule. Ja. Leg mal auf und der Peter, das ist mein Psychologe, der ruft dich gleich nochmal an. Mhm. Okay. Alles Gute, Franziska. Tschüss. Ciao. Ciao. Jetzt haben wir 1.31 Uhr und 23 Sekunden und jetzt machen wir Pause. Und gleich 30 Sekunden, hier ist 1 Live, Radio 1 Live, das WDR-Fernsehen mit der Telefon-Talkshow Domian. Heute Nacht sind wir ganz offen für all die Themen, über die ihr gerne mit mir reden wollt. Und wenn ihr mit mir reden wollt, dann solltet ihr diese Telefonnummer hier wählen. 0180 5678 111. Und wenn ihr mir faxen wollt, dann geht das unter der ähnlichen Telefonnummer. Nummer nämlich unter 0180 5678 110. Tobi ist jetzt dran und Tobi ist 22. Hallo? Ja, Tobi, guten Morgen. Ja, grüß dich, Domian. Hallo. Also es war so, ich fange jetzt mal einfach an, ne? Ja. Also letztens war ich mit einem Freund auf einer Party. Mhm. Also es war so eine Freitrinkenparty und habe ich mit so einer Frau Blickkontakt gehabt. Mhm. So ein bisschen länger schon. Und dann gehe ich zu der hin und so und habe sie darauf angesprochen, dass er Sex im Auto hatte bei der Fahrt. Wie bitte? Das Sex im Auto bei der Fahrt. Verstehe ich nicht. Du hast sie, habe ich sie akustisch nicht verstanden. Du hast sie angesprochen auf was? Dass sie? Bock hätte auf Sex im Auto bei der Fahrt. Das hast du ihr gesagt? Ja. Bei welcher Fahrt? Einfach so eine Autofahrt. Achso, also einfach. Mir bitte fahren. Achso, ja. Und wir sind da hinten auf der Rückbank. Sehr mutig. Drauf eingegangen. Ja, aber jetzt einfach nur an. Die Frau kanntest du nicht, ne? Nö. Das war ein fremdes Mädel. Ja, aber wir hatten so einen intensiven Blickkontakt. Ich meine, ich bin da ziemlich locker, so deswegen. Wenn du bist du hingegangen hast, ich hätte gerne Sex, ich hatte Spaß am Sex, ja, im Auto bei der Fahrt. Lust hätte, ob sie schon mal gemacht hätte und so und dann. Was hat die Frau denn spontan zu dir gesagt? War jetzt so ein bisschen verdutzt und meinte, ja klar. Ja, Tobi, hast du dich vorgestellt überhaupt vorher? Ja, dass wir einmal unterwegs waren, als wir losgegangen sind, so hat sich vorgestellt, also, Nora und so. Ja. Weil das war schon ziemlich locker, also die Atmosphäre da. Da hatte ich auch nicht mit gerechnet, so sofort. Da hat die. Bist du generell so drauf oder war das mal so ein erster Versuch? Ja, ich mach das eigentlich öfter so. Aha. Weil ab und zu kriegt man mal eine gelangt, aber. Ja, das glaube ich allerdings auch, ja. Ja, ich meine, das ist ein bisschen dreist, aber. So, nur erzähl mal. Also, die fand das gleich eine gute Idee. Ja, klar. Und dann sind wir losgegangen zum Wagen. Sofort. Und mein Freund ist dann gefahren und wir waren hinten auf der Rückbank. Ja. Und wir waren dann näher von der Autobahn. Das war so eine Open-Air-Party. Mhm. Ja, dann sind wir losgefahren und haben losgelegt hinten. Hinten? Dein Freund hat gefahren, mhm, hat sich den Rückspiegel entsprechend eingestellt, damit er alles sehen kann? Ja, also, das fand ich, ich habe ihn darauf hingewiesen, er sollte das nicht machen, das brauchte ich mir nicht unbedingt zugucken, aber... Er hat es natürlich doch gemacht. Ja, also ich lag ja unten, ne, also so gute Sicht hat man dann auch nicht zum Rückspiegel. Man kann es ihm ja auch nicht muss ich ihm auch verzeihen, ne, dass er es gemacht hat. Ja, ich meine, wenn ich vorne sitzen würde, ich würde es auch machen. Würden wir es auch mal, genau. So, dann habt ihr beiden Unbekannten letztendlich... ja, so ein One-Night-Stand im Auto. Im Auto. Wie lange hat es gedauert? War nicht lange, knapp 8 Minuten oder 9 Minuten. 8 Minuten. Ein also, weil es war keine super Nummer gewesen, aber es hat unheimlich viel Spaß gemacht. 8 Minuten, ein Klick hier auf der Autobahn auf dem Bus. Ja, genau. Warum muss es denn gerade auf im fahrenden Auto hinten sein? Ich fand, das war eine klasse Idee. Ja, also einfach mal so eine Schnapsidee. Ja, und dann, wenn du siehst da unten und siehst dann so die LKWs an dir vorbeirauschen, guckst du dir ins Gesicht und sagst, hat doch was. Ja, natürlich. So, dann waren die 8 Minuten waren rum. Und dann seid ihr wieder vorgefahren vor die Disco, auf die Party. Vor die Party, genau. Ja, sind wir nachher wieder gewesen. Und habt euch vielleicht auch noch ein bisschen unterhalten, oder nicht mehr? Ja, natürlich. Das schon. Ja. Also, meine, wenn man die Frau dann abschießt, das ist ja auch scheiße. Ja, ich weiß ja nicht, wie du drauf bist. Hätte nein, so dreist bin ich auch nicht. Also ich bin ja immer noch in Kontakt und so. Ja, und ihr fahrt ab und zu mal Auto nochmal? Ja, im Moment noch nicht, aber ich hoffe, dass es mal wieder klappt so. Hast du sonst noch solche Sachen erlebt? Ich meine, das sind schöne Geschichten, die ich sehr gerne höre. Ja, ich habe so damals meine Ex-Freundin kennengelernt. Bin hingegangen, ey Baby, wolltest du mit mir ficken? So bist du drauf. Ja, und dann hat sie mir eine geschallert und ein halbes Jahr später war ich mit der zusammen. Immerhin hat es noch ein halbes Jahr gedauert. Ja, also vielleicht ich mich vorher für ein absolutes Arschloch, ne, aber... Ja, also jetzt hast du diese Geschichte schon, das Erlebnis hast du jetzt, die Erfahrung hast du gemacht im Auto hinten. Was wäre so denn ein nächstes Abenteuer, was dich reizen würde? Vielleicht in der Landstraße so selber beim Lenken, wenn sie dann auf dir sitzt. Aber dann nur ganz langsam fahren. Das ist schon heikel, ne? Also wenn du selbst fährst, würde ich von abraten. Ne? Ja, ich weiß nicht, also das ist noch so eine Sache, da muss man ein bisschen gucken. Ja, vielleicht irgendwie im Zug, in einem vollbesetzten Abteil. Auf dem Boden, ja, genau, ja, so alten Omis. Nein, man muss es dann so geschickt machen, dass die anderen das gar nicht mitkriegen. Ja, das ist eine Aufgabe. Ja, das stimmt. Oder in der vollbesetzten Straßenbahn, der U-Bahn, Sex miteinander haben, ja, Orgasmus so haben und niemand... Ja, da haben wir nicht so viele U-Bahn und es fährt fahrende Züge, so, aber im Bus wäre vielleicht auch nicht schlecht. Im Bus wäre nicht schlecht, da. Und ihr müsst es dann so hinkriegen, bis zum Orgasmus, dass niemand etwas merkt. Ja, das ist natürlich auch... Du darfst nicht die Augen verdrehen und darfst nicht stöhnen dabei, ne? Ja, okay, also ich meine, das kann man ja vorher nicht versprechen. Ja, das musst du natürlich dann hinkriegen. Wir bleiben mal so, wenn du so eine schräge Aktion wieder gestartet hast, mit dann Erfolg, meldest du dich wieder bei mir, ne? Okay, aber geile Show und fetten Gruß an deine Crew da hinten. Mach ich. Okay. Tschüss, Tobi. Ja, ciao. Ciao. Tanja, 20 Jahre, hi. Hi. Hi. Na? Na? Wir unterhalten uns ein bisschen jetzt, ne? Ja? Wir unterhalten uns ein bisschen. Ja, das machen wir. Ja, über was? Ja, es geht über illegales Einschleusen von Ausländern an der Grenze. Oh, das ist ein ernstes Thema. Ja, das ist es. Inwiefern bist du befasst mit diesem Thema oder betroffen? Ja, betroffen, also ich habe es selber gemacht bis vor kurzem. Mhm. Ja. Wie hast du das gemacht? Also mit meinem Mann zusammen hatten wir dann, er hatte das irgendwie organisiert, das ging auch um Geld, also gegen Geld, dass wir da halt Personen von der Grenze, also Tschechei, Deutschland, die abholen in einen Transporter und die dann ins Landesinnere transportieren. Nach Deutschland? Ja, nach Deutschland, also ins Landesinnere. Ja, um was für Leute hat es sich da gehandelt? Welcher Nationalität? Leute aus dem ehemaligen Jugoslawien. Mhm. Ja, weil mein Mann auch daherkommt. Und wie viel habt ihr pro Mensch kassiert, den ihr reingeschmuggelt habt? 1000 Mark pro Mensch. Also die Schleusung wird zwar so schon bezahlt, die bezahlt es vorher, aber halt nur bis im Wald, sagen wir mal so, die werden dann über den Wald rüber geschleust und dann wartet dann halt da der Transporter. Mhm. Ja, und das hatten wir dann halt gemacht, weil von meinem Mann, die Familie, die wollte halt auch rüberkommen und es waren 4 Personen und wir hätten dann an diese Schleuser 10.000 Mark halt zahlen müssen und das Geld hatten wir halt nicht und die hatten dann gesagt, ja, pass auf, mach noch eine Fahrt und dann hast du das gut, dann holen wir deine Familie auch darüber. Ach, das hättet ihr bezahlen müssen. Für die Familie. Für die Familie, sonst habt ihr das aber einkassiert, das Geld. Eben, sonst hatten wir das einkassiert. Und dann hatten wir gesagt, ja gut, dann machen wir das halt nochmal. Ja, und dann diese Nacht, dann sind wir halt losgefahren und das waren also mit Frauen und Kindern auch gewesen, 20 Personen, im natürlich viel zu kleinen Transporter, hatten wir die dann eingeladen in den Transporter und sind dann halt losgefahren. Mhm. Ja, und dann, weiß ich nicht, nach 10 Minuten ungefähr ist uns dann die Bundesgrenzschutzkontrolle entgegengekommen und hat uns dann halt angehalten. Mhm. Naja, und dann hatten sie halt gesagt, wir sollen den Transporter aufmachen. Mhm. Ja, das mussten wir dann auch. Naja, wann, und dann... Wann hatten sie euch? Dann hatten sie uns. Wann war das? Das war vor 3 Monaten, am Anfang Juni. Ich wundere mich, dass wir beide miteinander reden können, dass du nicht im Knast sitzt. Ja, also mein Mann, muss ich dazu sagen, der sitzt jetzt seit 3 Monaten im Knast. Mhm. Der Vorwurf, Menschenschmuggel? Ja, genau. Und wir wurden dann halt 2 Tage in diesem, das war auch Wochenende gewesen, in diesem BGS-Station da festgehalten. Mhm. Und ich war dann, weil ich halt so ängstlich war, ich war dann sofort geständig. Und ich muss dazu sagen, ich bin auch schwanger im 5. Monat. Mhm. Naja, und die große Hauptverhandlung, die ist noch nicht. Und deshalb bin ich so lange, also auf freiem Fuß, kann man so sagen, auf Bewährung. Aber du hast auch eine Anzeige bekommen? Ja, die habe ich. Die natürlich, noch, ich muss mich auch einmal in der Woche in der Polizei melden, weil halt Fluchtgefahr besteht. Mhm. Aber Tanja, wie viele Jahre habt ihr das gemacht? Das war jetzt ganz kurz, von Anfang des Jahres. Mhm. Wie viel Geld habt ihr damit abgesahnt? Oh, weiß ich nicht. 10.000, 12.000 haben wir abgesahnt. Das war auch nicht so lange. Wir hatten das auch nicht so oft gemacht. Also wie kamt ihr denn? Ich meine, das ist ja nun, diese Idee muss man ja erstmal haben und das muss man ja einfädeln. Und die Kontakte, wie ist es überhaupt dazu gekommen? Das lief dann auch über meinen Mann. Ich weiß es nicht, weil wir hatten schon einen Bekannten, den er aus Kosovo da kannte, den hatten wir darüber geholt. Dann lief das so von Deutschland. Die haben gesagt, da kennen wir welche in der Tschechei, also die sind ja da überall. Mhm. Dann hatten wir dahin Kontakt. Wir sagen mal, das heißt heute nicht mehr Tschechei, ne, sondern Tschechische Republik. Ja, Tschechische das Republik. Das ist so ein alter Nazi-Begriff. Ne, ja, Tschechei. Eben. Mhm. Und wir hatten uns auch vorab mit den Leuten dann in der Tschechischen Republik auch getroffen und hatten uns hatten erstmal die Gegend da inspiziert. Na, und das ist jetzt ziemlich hart. Also, weil was denkst du denn jetzt darüber? Du hast ja nun wirklich eine erhebliche Straftat begangen. Wie stehst du denn selbst dazu? Also ich muss sagen, ich träume nachts davon. Ne? Du klingst wirklich wie eine sehr nette, harmlose junge Frau. Harmlos meine ich jetzt nicht negativ, sondern der man so etwas sicher von der Stimme jetzt her gar nicht zutrauen würde. So ein nee, eigentlich nicht, aber... Bist du da animiert worden durch deinen Mann hauptsächlich? Ja, könnte man auch so sagen. Ich meine, alleine hätte ich es nicht gemacht, ne, aber... Wie alt ist dein Mann? Der ist 23. 23, und der kommt auch aus dem ehemaligen Jugoslawien? Ja, der kommt auch daher. Wie lange ist der schon in Deutschland? 5 Jahre. Ist der auch illegal eingereist? Damals ja. Damals ja. Damals ja. Und wir hatten auch gar nicht so großartig darüber nachgedacht, ob wir jetzt geschnappt werden und was passieren würde und wie er halt da war. Und der sitzt jetzt auch im Osten im Gefängnis, also in Dresden. Mhm. Und die sind da halt wohl so ein bisschen härter, weil das da wohl tagtäglich oder so passiert. Ne? Mhm. Und das ist also wirklich, ich träume danach, weil ich sehe immer das Auto, wie wir im Transporter saßen. Und was kann euch denn jetzt, ihr habt euch sicher kundig gemacht, ihr habt einen Rechtsanwalt, was kann euch denn schlimmstenfalls passieren? Also ich komme vom Jugendrichter, weil ich halt noch 21 bin. Mhm. Und also mir kann eine Haftstrafe zwischen Bewährung und 12 Monate Haft drohen. Mhm. Ja. Ja, und mein Mann, der sitzt im Moment noch in U-Haft, der kann bis zu 5 Jahren. Bis zu 5 Jahren. Bis zu 5 Jahren. Kann der kriegen, wegen Illegalen. Geht es oft in dir um, dass du denkst, hätten wir es bloß nicht gemacht? Ja, das ist es. Mhm. Weil ich jetzt auch, wie gesagt, schwanger und alleine. Und ich fahre immer von meinem Wohnort aus. Ich fahre 2-mal im Monat 800 Kilometer mit dem Zug darunter, nur um meinen Mann zu sehen. Mhm. Weil den macht das auch fertig, weil damit haben wir halt nicht gerechnet. Oder aber wie nicht, dumm von euch. Das ist dumm. Wie dumm es überhaupt zu machen. Und wie dumm von euch, überhaupt nicht damit zu rechnen, dass man da auch gefasst werden kann. Ja. Hat dein Mann einen Job gehabt? Ja, hat er. Was? Der ist Eisenflechter. Alten was? Eisenflechter. Eisenflechter, ja. Eisenflechter. Also er hat einen Beruf sogar, ne? Alles ist jetzt, und du bist schwanger und... Und ich sitze jetzt sozusagen alleine mit dem Kind, ja. Und naja, der Anwalt, Hoffnung, weiß ich nicht, ob da jetzt so viel... Also Strafe muss jetzt erstmal sein, ne? Ihr habt den richtig Mist gebaut. Das stimmt. Mhm. Und das verfolgt mich auch immer Tag und Nacht. Und ich weiß nicht, ich denke mal, warum haben wir es gemacht und hätten wir es nicht gemacht? Und dann wäre es nicht alles so kaputt. Mhm. Hast du denn zumindest so ein paar Leute, die dir beistehen und mit denen du darüber reden kannst? Hast du Verwandte oder Freunde, nahe Freunde? Ja, Freunde eigentlich nicht so, ne? Aber so Verwandte, die Familie, finanziell brauchen wir keine Sorgen zu machen, Anwaltskosten und so, das ist alles kein Thema, aber die gucken dann alles schon so ein bisschen und warum und wieso. Also du hast keinen Vertrauten im Moment, mit dem du da richtig so oft... Nein, oft und das nein eben, und das frisst sich so rein, weil ich kann auch mit keinem darüber reden und es geht nicht, ne? Und im Gefängnis kann ich auch halt mit meinem Mann nicht darüber reden, weil sie halt beobachtet werden und die Gespräche werden auch abgehört, ne? Das ist so krass. Und ich habe jetzt auch Angst, weil nächsten Monat, wie der Anwalt mir sagte, ist auch die Hauptverhandlung und davor habe ich dann halt am meisten Angst, wenn jetzt mein Mann ins Gefängnis muss und ich bringe das Kind dann alleine zur Welt, ne? Also es sieht wahrscheinlich jetzt so aus, dass ihr da einiges ausbaden werdet müssen, ne? Vor allen Dingen du jetzt. Ja, er auch, er sitzt im Knast, aber du bist allein und hast für dich genauso schwer. Ja. Und das Schlimmste ist, wir sind vor kurzem erst, wie wir da mit der Sache angefangen haben, sind wir in einer anderen Stadt umgezogen und ich kenne hier keinen, ne? Also ihr beide seid aber nicht vorbestraft, ne? Nein, sind wir nicht. Kann es auch noch passieren, dass dein Mann ausgewiesen wird aufgrund dieser Straftat? Nein, das kann er nicht. Das kann nicht. Das kann nicht. Wie kommt das? Ich weiß es nicht. Wir hatten uns schon kundig gemacht, aber ausgewiesen werden kann er nicht, wenn man jetzt öfters wohl straffällig wird oder in derselben Sache erwischt wird, dann ja. Aber also, liebe Tanja, also wir sind uns einig, dass da eine Strafe ansteht. Ja. Das auch richtig ist, ne? Also, das tut mir schon sehr leid jetzt für dich und auch für deine Situation, dass du jetzt ein Kind bekommen wirst ohne Vater. Ja. Möchtest du vielleicht auch noch mal ein paar Worte mit meinem Psychologen reden, jetzt im Anschluss an unser Gespräch? Ja klar, das wäre super. Kann nicht schaden, ne? So ein bisschen zu quatschen. Ja. Vielleicht kann er dir auch noch eine Anlaufstelle nennen, dass du auch noch jemanden hast, der sich ein bisschen mit dir beschäftigt. Mhm. Das wäre vielleicht auch gar nicht so schlecht. Stimmt. Leg mal auf, wir rufen dich vielleicht noch mal an. Ja gut, alles klar. Tschüss, Tanja. Okay, tschüss. Tschüss. Wer ist jetzt dran? Ein Mensch. Ein Mensch ist dran. Er heißt Adrian und ist 19. Hallo, Domian. Ja, Adrian. Hallo. Adrian. Also, bei mir ist es so, dass ich gerne über ein Thema reden würde, was eigentlich vielleicht jetzt nicht so in den Medien immer irgendwie präsent ist, und zwar Magersucht bei Jungen. Das ist in der Tat nicht präsent in den Medien. Weil das ist eigentlich im Moment immer nur so, bei Mädchen, die haben alle irgendwie Essstörungen und Magersucht und Bulimie, aber dass das eigentlich auch bei Jungen vorkommt, das ist eigentlich irgendwie eher selten. Oder ich gehe davon aus, dass du betroffen bist. Ja, genau. Also ich bin im Moment jetzt gerade nicht so magersüchtig, dass ich super dünn rumhänge und fast am Krankenhaus irgendwie ins Krankenhaus gebracht werden muss. Aber ich hatte das mal eine Zeit lang ziemlich stark. Und so diese, so im psychischen her, dass man eigentlich jetzt immer diesem Schönheitsideal hinterher hinkt, immer dünn zu sein und noch dünner zu werden, das ist bei mir schon noch so im Kopf drin. Erzähl doch mal, wie das angefangen hat. Du bist 19 Jahre jetzt alt. Ja. Wann waren die ersten Anzeichen, die ersten Symptome da? Also das war vor 2 Jahren. Da war ich dann 17. Und ich habe eigentlich, das war am Beginn der Sommerferien, da war ich noch in der Schule. Und ich habe eigentlich, mir ging es zu der Zeit ziemlich gut. Von allem her so. Also ich war irgendwie, nicht, dass ich irgendwelche Sorgen oder Probleme hatte oder so. Es ging mir von allem sehr recht gut. Und ich habe dann angefangen zu arbeiten während der Sommerferien, um ein bisschen Geld zu verdienen. Und da hat es eigentlich angefangen, dass ich einfach aufgehört habe zu essen. Es kam irgendwie, ich kann es nicht beschreiben, wie es kam. Das war im Grunde genommen, ich habe einfach nur gemerkt, irgendwie ich esse nichts mehr. Aber ich fand es auch toll zu dem Zeitpunkt, weil man natürlich dann sieht, dass der Bauch immer dünner wird und so. Und das eigentlich alles an einem, dass es irgendwann eben, wenn man dann 2, 3 Tage nichts gegessen hat, dann ist das wirklich eine Sucht. Denn dieses Gefühl zu wissen, dass man nicht gegessen hat und einen leeren Magen zu haben, das wird immer toller. Das ist so richtig euphorisch. Und so hat das angefangen und ich habe dann ziemlich lang gar nichts gegessen oder am Tag vielleicht ein Brot und habe halt immer viel getrunken. Ich habe schon aufgepasst immer, dass ich was trinke und so. Du hast aber nicht das, was du dann gegessen hast, wieder erbrochen. Nein, das habe ich nicht gemacht. Also da zum Glück war ich irgendwie nie so weit, dass ich, da habe ich mich immer geekelt davor. Wie weit hast du dich denn selbst heruntergehungert? Auf wie viel Kilo? Also das 50 Kilo. 50 Kilo war eine Größe? 1,87. 1,87, ja. Oh weia. Ja, ich war da schon ziemlich dünn. Also es war dann auch eine Zeit, da irgendwann, dass auch eben hauptsächlich meine Freunde dann gesagt haben, boah, so geht's nicht weiter. Was hast du überhaupt dann noch zu dir genommen, als du fast unter 50 Kilo gewogen hast? Also ich habe eigentlich dann immer, ich habe am Tag so eine Breze gegessen, meistens irgendwann mittags oder so. Und was ich dann zwischendrin komischerweise immer wieder gegessen habe, weil es mich wahnsinnig gereizt hat, waren irgendwie Stücke Schokolade. Aber nur so zwei oder drei. Ja. Und das war aber dann schon wieder so die Sünde. Und dann habe ich hauptsächlich immer, ich habe immer ziemlich verschiedene Sachen getrunken. Also viel Wasser, Milch, diese Multivitamintabletten einfach immer aufgelöst und getrunken. Also, irgendwie, also Milch auch schon, obwohl Milch ja fetthaltig ist, ne? Ja, aber ich habe mir immer dann gedacht, da ist wenigstens ein Calcium drin und in den Vitamintabletten Vitamin. Also ich habe das schon irgendwie versucht, immer ein bisschen abzuchecken. Ich hatte dann auch damals in der Apotheke so Kalorientabellen, um dann auch zu gucken, wenn ich was essen würde, was hat am wenigsten Kalorien und so. Wenn du dann ein oder zwei Stücke Schokolade gegessen hast, wie hast du dich danach gefühlt? Ich habe dann oft, und das habe ich auch jetzt noch, immer zuerst gedacht, das müsste ich jetzt wieder rauskotzen, weil es irgendwie wie so eine Sünde ist, weil man irgendwie, man isst drei Tage lang gar nichts, man, ist, man fühlt sich irgendwie rein und irgendwie auch sauber und dann irgendwann überkommt es einen doch. Also es hat schon etwas mit dem Gefühl der Reinheit zu tun. Das heißt, dass du in deinem Leib, in deinem Körper keine Nahrungsmittel haben wolltest. Du wolltest ganz leer sein. Ja, einfach leer, dass man, wenn man sich, wenn man steht oder wenn man sich hinlegt, dann fällt der Bauch immer zusammen. Und wenn man steht, dann hat man meistens doch irgendwie so ein bisschen, Wampe ist vielleicht übertrieben, aber einfach so ein bisschen, dann wölbt sich halt. Aber wenn man, wenn der Bauch ganz leer ist und man hat nichts drin, dann fällt er auch nach innen, auch wenn man steht. Ja, ja, ja. Das hat aber, du hast es gerade schon so angedeutet, das hat bei dir sehr viel mit dem Schönheitsideal zu tun. Du wolltest einfach nicht dick sein, nur dick werden. Ich weiß noch früher, als ich so, ich war früher immer ziemlich klein. Also ich war auch in der Schule immer so der Kleinste. Und hab dann auch irgendwie, dick war ich nicht, aber so ein bisschen pummelig, vielleicht mit 10 oder so. Und ich hab eigentlich, ich mache eigentlich wenig Sport, im Moment ein bisschen mehr. Ich habe zeitweise immer wieder Sport gemacht oder auch nicht. Und irgendwie, als ich dann gewachsen bin und größer geworden bin, hat sich das so verteilt, dann wurde ich eh schon dünner. Das war dann so mit 15, 16, aber eben immer die Angst, mal dick zu werden. Ja. Du hast dich wahrscheinlich dann auch schön gefunden, obwohl du für das normale Auge, sage ich mal, wahrscheinlich schrecklich dürre ausgesehen hast. Ne? Ich fand mich immer schön. So, jetzt ist einige Zeit wieder vergangen. Wie viel wiegst du heute? Im Moment wiege ich jetzt 63. 63. Oder immer, 64, es schwankt immer. Immer noch sehr wenig für einen Kerl von 1,87. Ne? Also ich schaue immer, also das ist auch im Moment, ich esse zwar normal, also was heißt normal, ich esse vielleicht jetzt nicht so wie andere Leute viel, aber ich esse normal eine Mahlzeit oder zwei und so und auch mal Pizza oder so. So ist es nicht im Moment. Das ist so. Wie hat sich das denn dann wieder so einigermaßen reguliert, dass du, ich meine, das ist ja dann schon was Besonderes, dass du eine Pizza essen kannst, wenn du solche Extremphasen hinter dir hattest? Ja, das war dann immer so, dass ich irgendwann, dass hauptsächlich gute Freunde von mir gesagt haben, so geht's nicht weiter, du musst was essen. Und das Essen an sich ist jetzt auch eine Sache, was mir, was ich esse gerne. Also es ist jetzt nicht so, dass ich das Essen verabscheue. Wenn jemand gut kocht, dann habe ich nichts dagegen und ich esse es auch gerne. Und dann war das auch so, dass wenn es mir schlecht ging, dann habe ich komischerweise immer gegessen. Also nicht so, wie man immer denkt, wenn es einem schlecht geht, dann isst man nicht, sondern ich habe immer, wenn es mir wirklich schlecht ging, oder wenn ich Stress hatte in der Schule, wahnsinnigen Stress, dann habe ich halt immer, dann habe ich was gegessen. Aber es war immer im Hinterkopf der Gedanke, irgendwann musst du wieder aufhören und du musst deine Nulldiät einlegen. Hast du denn das Gefühl, im Moment das im Griff zu haben und vielleicht dich noch weiter von der Krankheit wegzubewegen, auch aus eigener Kraft heraus? Ja, das ist also, weiß ich nicht. Es ist immer so, dass ich stehe jeden Tag auf der Waage und schaue ganz genau, wie viel ich wiege. Und wenn es so an die 65 Kilo geht, dann heißt schon wieder, boah, aufpassen. Schmeiß die Waage weg. Ja, das könnte ich nicht. Ja. Das ist, also da, das könnte ich nicht. Dann hätte ich überhaupt keine Kontrolle mehr und würde wahrscheinlich überhaupt das nicht kontrollieren können, weil ich keinen Vergleich habe. Also du hast alles andere als ein normales Verhältnis zum Essen, auch jetzt noch nicht, ne? Das ist alles wahrscheinlich hochbedacht, was du machst und was du zu dir nimmst. Es ist mittlerweile auch leider so, und das habe ich vorhin vielleicht schon angedeutet, dass ich Angst habe, dass es mal so weit kommt, dass ich wirklich dann wieder was einfach rauskotze. Weil ich irgendwie. Hast du dir schon mal gedacht, ich meine, du bist ja sehr reflektierend mit dir und auch mit deinem Zustand in der Krankheit, dich mal in die Hände eines Therapeuten zu begeben? Nee, das würde ich nicht machen. Warum nicht? Ich weiß auch nicht, vielleicht bin ich da dann irgendwie doch zu eitel oder so, als dass ich sage, das muss ich selber in den Griff bekommen. Das sind halt immer so Phasen, also im Moment geht es wunderbar, und aber man merkt es in meinem Kopf so, ich wünsche mir dann immer, dass jetzt wieder eine Phase kommt, wo ich sage, boah, nichts essen, ich wünsche es mir. So, jetzt frage ich dich mal was ganz anderes, ja. Was aber natürlich im Zusammenhang steht. Ich bin auch sicher, dass du dir schon sehr viel Gedanken darüber gemacht hast, mein Gott, wo liegt die Ursache dieser ganzen Geschichte? Bist du schwul? Ja. Liegt es daran? Ich weiß es nicht, vielleicht schon. Es kann schon, ich glaube, dass man hat schon irgendwie vielleicht so ein, nee, dieses Körpergefühl, ich weiß es nicht, aber es ist ja immer so die Schwulen, die alle mehr auf ihren Körper achten und es ist natürlich schon so, dass ich sage... Lebst du schwul, offen? Ja, ja. Hast du einen Freund? Im Moment nicht. Mhm. Ich hatte einen damals... In der Zeit damals, also als es ausgebrochen ist. Ja, also ich meine, ich will darauf hinaus, dass es vielleicht die Folge einer Identitätskrise war, die du damals gehabt hast. Und letztendlich das der Auslöser war, dass sich das dann körperlich so umgeschlagen hat in die Krankheit. Weiß ich nicht. Das da so genau habe ich glaube ich noch nicht analysiert. Also das war vielleicht einfach da, um zu gefallen. Also ich glaube, es war einfach, dass man sagt, irgendwie wenn man dünn ist und so, und das ist dann auch vielleicht so ein bisschen feminin, dass man dann, dass ich mir gedacht habe, und das denke ich mir auch heute noch oftmals, dass ich sage, vielleicht viele Männer stehen da vielleicht drauf. Ich glaube nicht, dass viele Männer drauf stehen. Aber man kann dieser Sache nicht mit klugen Argumenten näher kommen. Man kann auch einen magersüchtigen Menschen oder einen bulimischen Menschen damit nicht überzeugen. Das ist mir völlig klar. Du stehst natürlich mit all diesen Problemen oder mit dieser Krankheit überhaupt nicht alleine auf der Welt, sondern Tausende und Abertausende von Frauen haben das. Mhm. Ganz wenige Männer. Und wenn es Männer sind, sind es oftmals homosexuelle Männer, schwule Männer. Ja, das stimmt. Mhm. Dennoch würde ich so sagen, wenn das sich jetzt wieder etwas verschlechtert bei dir und du das Gefühl hast, ich krieg das doch nicht in den Griff. Du brichst ja keinen Kronen aus deiner Zacke, wenn du mal zu einem Psychotherapeuten gehst. Es gibt mittlerweile ganz viele, die spezialisiert sind, genau hierauf. Mhm. Und wenn es nichts ist, dann war es halt ein Versuch. Du kannst es ja mal versuchen. Ja, klar, versuchen kann man, aber das Problem ist halt... Es geht ja um deine Gesundheit und es geht auch um deine Lebensqualität. Wenn du immer dieses Ding im Nacken hast und im Kopf hast, lebt es sich ja auch nicht entspannt. Es lebt sich problematisch und schwierig. Aber das ist halt, das sehe ich schon so ein, und das haben mir auch irgendwie Freunde von mir gesagt, das ist nur so, dass... dieses Problem Sucht, das ist halt irgendwie, natürlich kann ich das jetzt so rationell gesehen ganz sagen, ich müsste zum Psychiater und das muss behandelt werden, aber trotzdem ist im Hinterkopf immer dieser Gedanke, eigentlich willst du doch nur dünn werden, eigentlich willst du doch nur nichts essen. Und dann, das ist irgendwie, man belügt sich selber. Und ach ja, hast du mal darüber nachgedacht, du musst ja nicht gleich zum Psychiater oder zum Psychologen gehen, mal in eine Selbsthilfegruppe zu gehen? Nee, habe ich noch nicht dran gedacht. Auch wirklich nur nicht in den Kopf gekommen. Auch dieses wäre eine Überlegung, weil da hast du es nur wirklich mit gleichgesinnten Menschen zu tun. Und oftmals sind solche Begegnungen sehr hilfreich für einen, dass man da Anstöße bekommt für die eigene Entwicklung, für Ich finde, dass du mehrgleisig fahren solltest. Einmal deine eigene Schiene fährst, wie du es bisher auch gemacht hast, das alleine versuchst in den Griff zu bekommen. Aber zu einer Selbsthilfegruppe kann überhaupt nicht schaden, mal hinzugehen. Und vielleicht kannst du von den Leuten dann auch Erfahrungen wiederum hören, wie es bei Psychotherapeuten zugeht. Und die können dir vielleicht sogar Adressen vermitteln von Guten, die sich darauf spezialisiert haben. Doch, müsste man mal machen. Mhm. Ist das denn problematisch auch für eure Beziehung zwischen dir und deinem Freund? Ich habe den Freund nicht mehr. Ach, du hast ihn jetzt nicht mehr? Nee, im Moment bin ich solo. Er hat schon immer gesagt, ich bin zu dünn. Er hat es schon immer gesagt und er hat auch gemeint, dass ihm das natürlich nichts ausmacht. Er hat es natürlich auch schon gesehen und erkannt. Mhm. Aber, und dann... Da ging es mir auch teilweise ganz gut und ich habe natürlich normal gegessen, aber... Stehst du selbst denn auch auf so dünne Männer, wie du einer sein also ich willst oder natürlich bist? Schon, irgendwie schaue ich mir auch nur schlanke Männer an, aber wenn einer dünner ist wie ich, dann will ich eigentlich nichts mit ihm zu tun haben. Mhm. Also so in irgendwelchen Diskotheken oder Bars oder so, wenn dann irgendwelche ganz dünne, also super, es gibt ja wirklich auch Männer, die sind so dünn, wo ich mich dann immer nur frage, wie schaffen die das und wieso schaffe ich das nicht? Und, aber ich hätte gern... Also mein Freund dürfte nicht dünner sein wie ich. Lieber Adrian, die Sendung ist zu Ende. Ich hoffe, dass das Gespräch vielleicht ein bisschen irgendwie was in die Gänge gesetzt hat. Ja, danke. Bei dir. Das wäre schön, würde ich mich freuen. Ich wünsche dir alles Gute. Danke. Toi, toi, toi. Tschüss. Danke, tschüss. Tschüss, Adrian. So, meine Lieben, das war's für heute und für diese Woche von Domian. Ich bedanke mich bei meinen Leuten recht herzlich, bei Gerhard Baas, bei Wolfram Spikowski, bei Peter Dunajski, Hans-Jürgen Wilde, bei Tom Bildhauer, Anja Schönhardt, Heike Schmidt und Peter Ofsianowski. Und dann sage ich euch noch unser Thema für nächste Woche. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch heißt unser Thema Reingelegt. Und in der Nacht von Donnerstag auf Freitag heißt das Thema Zwänge und Rituale. Ich wünsche euch ein sehr, sehr schönes Wochenende. und hoffe, dass wir uns alle wiedersehen und wieder hören in der Nacht von Montag auf Dienstag, 1 Uhr Radio 1 Live und WDR Fernsehen. Macht's gut, bis dahin, ciao.